Fleisch ohne Ziel. Der Wind flüstert aus vergangener Zeit. Männer, die hier starben, als der Schnee fiel. Ich such die Helden der Vergangenheit. Der Nebel des Moors nimmt mir die Sicht. Die alte Zeit, sie reißt mich fort. An Schüsse fielen, das Soldatenherz bricht. In Todeskampf geflüstert war sein letztes Wort. In der Dunkelheit werde ich nach euch suchen, dort wo kein Licht mehr scheint. In der Dunkelheit, tief und verloren, seid ihr verscharrt, im Tode vereint. In der Dunkelheit werde ich euch finden, um betten zu ewigen Ruhe. Ihr liegt unter Eichen und Linden, ich grabe und grabe, ein Grabe schaut zu. Erhebet euch, ihr Geister der finsteren Nacht, lasst Klage hallen bis zum Morgengrauen. Ihr habt im Recht, ihr habt es gemacht. Habt gekämpft in allen Gauen. Der Himmel bricht auf, die Sonne scheint. Grau in Grau ist alles, was bleibt. Hier lagen Männer, sie waren frei. Das Erben des Wahnsinns blühte treu. In der Dunkelheit werd ich nach euch suchen, dort wo kein Licht mehr scheint. In der Dunkelheit, tief und verloren, seid ihr verscharrt, im Tode vereint. In der Dunkelheit werd ich euch finden, um betten zu ewigen Ruhe. Ihr liegt unter Eichen und Linden, ich grabe und grabe, ein Grabe schaut zu. Wenn der letzte Funke erlischt, verblasst der Schatten der Zeit. Werwölfe werden sich erheben, ihr Tod bedeutete Freiheit! Werd ich nach euch suchen, dort wo kein Licht mehr scheint. In der Dunkelheit, tief und verloren, seid ihr verscharrt, im Tode vereint. In der Dunkelheit werde ich euch finden, um betten zu ewigen Ruhe. Ihr liegt unter Eichen und Linden, ich grabe